Heute mal nicht Hallo Toulouse, sondern herzlich willkommen in Hamburg. Hallo Katrin, so ein Zufall. Ja, es gibt mal wieder eine Sofa-Folge. Wir freuen uns, dass ihr uns auf dem Sofa begleitet und müssen vorab schon sagen, dass wir beide eigentlich gerade gesagt haben, oh, wir sind viel zu müde zum Aufnehmen, aber wir wollen die Gelegenheit wahrnehmen, dass wir uns schon mal sehen und euch dann auch daran teilhaben lassen. Wir haben sozusagen Sofa-Feeling. Genau, wir sitzen hier ganz entspannt und sind kurz davor zu sagen, wir stricken nur noch. Aber nein, wir nehmen trotzdem auf und schauen mal, was dabei so rauskommt. So, aber vielleicht von vorne. Herzlich willkommen bei den Wollgesprächen. Heute ganz aus Hamburg. Folge 12. 12? Wow. Ja, wir machen richtig Fortschritte. Ja, dann herzlich willkommen an Zuhörerinnen und Zuhörern, wie immer. Und lass uns einfach loslegen. Lass uns einfach loslegen. Dann fange ich mal an. Ich habe fertig, sozusagen. Ich habe auch sowas von fertig. Ihr seht, wir sind schon guter Dinge. Ohne Wein übrigens. Ohne Wein, genau. Ich möchte das nochmal betonen. Ja, Julia muss noch Auto fahren. Der Alkohol ist irgendwie nicht so passend gerade. Außerdem habe ich noch eine betäubte Wange. Genau, vom Zahnarzt kommt die Julia nämlich auch schon. Insofern, ja, ihr seht, wir sind in Top-Zustand, um hier euch Unterhaltung zu liefern. Nochmal, was habe ich alles fertig? Ich habe in der letzten Folge am letzten Stück von dem Makariri-Tuch gestrickt. Das war auch kurz danach fertig. Seitdem liegt es eigentlich rum und wartet, dass ich 20.000 Fäden vernähe. Ach, jetzt übertreibt man nicht. Na gut, aber vielleicht 20? Ich weiß nicht. Ich habe nicht gezählt. Und auf jeden Fall, da passiert irgendwie nichts. Und wenn die Fäden vernäht sind, muss es noch baden, gespannt werden und fotografiert werden und so. Aber ich hoffe, dass das jetzt irgendwie, heute vielleicht nicht, aber im Laufe dieser Woche mal Fortschritte macht. Und darüber hinaus habe ich nach der letzten Folge bei der Knit Night im Miles spontan Wolle gekauft, um eine Mütze für meinen Mann zu stricken, weil der mich bei diversen Dingen unterstützt hat und ich fand, er hat ein Dankeschön verdient. Und ja, das habe ich dann auch in Form einer Mütze gemacht. Und zwar habe ich Wolle in Anthrazit und in so einem ganz dunklen Rot gekauft. Und daraus in Doppelstrick, Double Face, ihm eine Mütze gestrickt, in die so ein laufendes Strichmännchen als Muster eingestrickt ist. Das Muster habe ich von einer Anleitung genommen, die heißt Running Girl. Das Männchen sieht aber sehr geschlechtsneutral aus, insofern keine Ahnung, aber ist ja nicht schlimm. Aber die eigentliche Mützenform dort fand ich nicht so schön, deswegen habe ich jetzt ein ganz stinknormales Beanie-Teil gemacht und ja. Die Fadenspannung war so ein bisschen suboptimal am Anfang. Also ich habe auch, glaube ich, dreimal von vorne angefangen, weil ich mit der Maschenzahl nicht glücklich war und mit der Fadenspannung. Und irgendwann hatte ich dann die richtige Nadelstärke und die richtige Maschenzahl. Habe dann aber tatsächlich die Maschen, die ich rechts gestrickt habe, in dem Falle waren es die dunkelgrauen äußeren, ein bisschen zu eng gezogen und die roten inneren, die ich dann links gestrickt habe, waren relativ locker. Habe das dann aber nach so knapp 5 cm nicht nochmal aufgezogen, sondern so gelassen. Habe mir gedacht, dann gibt es wenigstens warme Ohren. Es wälzt sich ganz leicht nach außen, aber da muss ich jetzt durch oder vielmehr mein Mann muss da durch. Danach habe ich die Fadenspannung ein bisschen gleichmäßiger hinbekommen und da, wo ich mit den Abnahmen oben weitergemacht habe, ist sie wieder so ein bisschen nicht so hübsch geworden, da sind die linken Maschen auch wieder ein bisschen zu locker geworden, sodass insgesamt der rote Teil ein Hauch größer als der andere ist. Ja, und das war es auch schon zu meinen fertigen Projekten. Und ja, was hast du denn so fertig gemacht? Fertig? Ja, ich hoffe doch, du hast was fertig gemacht. Ich habe ein riesen Projekt fertig. Ich habe eine 24 Gramm Faserprobe Coburger Fuchs versponnen. Wow! Das ist für einen ganzen Monat doch eine reife Leistung. Ja, für die Frankensteinsocken, Frankensocks für meinen Freund. Das sind ja Socken aus diversen 100% Wollresten oder eben auch Faserproben, weil ich habe angefangen mit Susi die Spitze zu stricken und habe dann halt so geguckt, was ich noch übrig hatte und es war ziemlich schnell abzusehen, dass das alles nicht reicht und deswegen habe ich halt diese Faserprobe gegriffen. Coburger Fuchs ist ja etwas griffig, sag ich mal. passt dann gut zum Wesson-Mix und das andere ist einfach eine grobe Shetland-Wolle. Ja, musste ich aber, wie gesagt, noch spinnen, ist jetzt fertig, ist auch schon gewaschen und alles, wartet jetzt darauf, dass ich es verstricken kann. Also dann bin ich bei den Fersen damit, die sind ja von unten gestrickt, von der Spitze gestrickt. Der Fuß ist also sozusagen soweit fertig, jetzt käme die Ferse und dann noch der Schaft. Der Schaft, ja. Das, der Schaft. Und das Bein. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, passt. Wir haben doch schon angekündigt, dass wir heute nicht so ganz sprachfähig sind. Ich denke auch. Und ich kann immer noch sagen, ich bin betäubt. Ja, ich kann das leider nicht sagen. Egal, ja. Solidar betäubt. Ja, genau. Ich fühle mich aber auch betäubt. Wir sind heute im Büro umgezogen und wer sowas schon mal gemacht hat, weiß, dass das kein großer Spaß ist. Und zwar nur von einem Gebäudeteil in den anderen, aber das heißt natürlich Kisten packen, Kisten auspacken und zwischendurch ganz viel Gewusel, Möbelpacker und Leute, die Computer schrauben, weil das darf man ja alles nicht selber machen, aus Versicherungsgründen. Und ja, das bringt super Unruhe und Hektik und insofern war mein Tag heute auch so, dass ich jetzt das Gefühl habe, ich brauche mal Ruhe. Kann mal schauen. Ich total verstehen. Ja, du siehst, das war's mit meinem fertigen Projekt. Oh, das ist ja ähnlich gut wie bei mir. Ja, immerhin hast du ein fertiges Projekt. Ich habe zwei fertige Projekte, wenn man das ganz genau nimmt. Das, ja, das heißt, stimmt. Das eine ist noch nicht so richtig. Ja. Aber woran arbeitest du denn im Moment? Ich habe genau ein Projekt, was in Arbeit ist. Ich habe ein Déjà-vu. Genau. Und ich kann gerade noch nicht mal dran stricken. Das ist das Schreckliche daran. Es ist die Mütze The Werewolves of Westport. Das war in der letzten Nitty, also in dieser Winter-Nitty drin. Der Designer heißt Enrico irgendwas. Keine Ahnung. Die Mütze ist ganz witzig. Er hat irgendwie eine Steven West Anleitung als Vorlage genommen oder sich davon inspirieren lassen und dann darauf aufbauen sozusagen eine Mütze gebastelt. Und die ist aus sehr vielen Farben. Ich habe mich auf drei eigentlich beschränkt. Von der vierten sieht man nicht so viel. Das ist also die eine Farbe ist Anthrazit, die andere ist schwarz. Insofern, also es sieht aus wie drei, aber es sind tatsächlich vier Farben. Und man strickt einen Teil davon, als Rechteck mit Short Rows, sodass die Streifen unterschiedlich dick werden und so ein bisschen schräg verlaufen. Dann strickt man an der einen kurzen Seite noch Maschen dazu, strickt dann ein Stück quer dazu und am Ende näht man das zusammen, sodass das dann sozusagen wie so ein Stirnband wird. Das Problem ist aber, bevor man das zusammennähen kann, muss man am anderen Ende die ganzen Fäden von den vielen bunten Streifen vernähen. Und das muss ich gerade machen, bevor ich den Deckel stricken kann. Deswegen, ich habe gerade ein einziges Projekt und kann noch nicht mal dran stricken, weil ich noch mit Fäden vernähen beschäftigt bin. Aber das mache ich jetzt. Katrin, da gibt es eine ganz einfache Lösung. Schlag was Neues an. Ja, aber beim Podcasten ist mir das ein bisschen zu riskant. Und ich habe es vorher nicht geschafft. Wir waren das Wochenende über unterwegs und nein, nicht zum Karneval feiern, auch in Nordrhein-Westfalen, aber nicht zum Karneval feiern. Wir hatten eine Familienfeier und wir sind gestern Abend wieder da gewesen und ich hatte gestern Abend einfach keinen Nerv, noch irgendwas Neues anzufangen. Und ja, ansonsten werde ich jetzt hier meine Fäden vernähen, während wir reden und dann vielleicht danach noch was Neues anschlagen. Ich habe auch schon tatsächlich am Wochenende Wolle gekauft. Auch etwas unplanmäßig, aber ich habe eine gute Freundin getroffen, eigentlich so mit meiner älteste Freundin. Wir kennen uns tatsächlich seit dem Kindergarten und wir sind so befreundet seit dem, ich würde mal sagen, 6., 7. Schuljahr. Und mit der hatte ich Freitagmorgen dann einfach Zeit, mal wieder wie in alten Zeiten nur zu zweit irgendwie was zu machen. Und ich hatte ihr letztes Jahr so ein Loop geschenkt aus relativ dicker Wolle, wie es die gerade überall in den Läden zu kaufen gibt, mit so relativ großen Maschen und viel Luft und so. Und sie meinte, der ist so toll, und ob ich hier nicht noch sowas stricken könnte. Ja, so. Dann habe ich natürlich nicht Nein sagen können und habe dann gleich noch Wolle gekauft im Fachhandel vor Ort, was ja unglaublich ist. Kleinstadt mit 30.000 Einwohnern, hat aber zwei Geschäfte, in denen man Wolle kaufen kann. Zwei, ja. Der eine hat auch noch Stoffe. Und also ich war in dem Laden, der vorwiegend Stoff und Knöpfe und sowas hat und nebenbei noch so ein bisschen Sockenwolle und so ein bisschen Standard-Industriegarn. Aber da habe ich das genau gefunden, was ich gebraucht habe. Und jetzt gucke ich mal, was es für ein Loop wird, weil das muss nicht genau der gleiche sein. Ich darf mich kreativ ein bisschen austoben und da habe ich mir noch nicht so überlegt, wie das werden soll, aber das wird dann wohl mein nächstes Projekt. Genau, und das ist im Prinzip auch schon alles, was ich auf den Nadeln habe. Ich glaube, letztes Mal habe ich schon erzählt, dass ich einen Komodo stricken will, für den ich die Maschenprobe schon gemacht habe. Habe ich das erzählt? Wollte ich das erzählen? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, du hast erzählt, dass du eine Maschenprobe gemacht hast. Das war dieses Bändchengarn, oder? Genau. Und dann kam hinterher erst die Idee, dass es ein Komodo wird. Ja, das kann auch sein. Auf jeden Fall, ich bin immer noch nicht weiter, als die Maschenprobe ist gestrickt. Ich habe sie weder gezählt, noch gewaschen, noch nochmal gezählt. Weil ich mich dazu irgendwie auch nicht aufraffen konnte. Ich muss dazu sagen, der Februar war bei mir arbeitstechnisch eine ziemliche Katastrophe. Wir hatten ein Projekt mit unseren italienischen Kollegen und so blöd das klingt, es war wie im Vorurteil oder wie im Klischee eine volle Chaos-Katastrophe. Und ich dachte, ich muss so 2,5, 3 Tage vielleicht da rein investieren. Ich habe gefühlt, glaube ich, die letzten 3 Wochen in dieses Projekt gesteckt, weil immer, wenn ich dachte, okay, jetzt haben sie es, und dann kam ja, we fixed it, und es war natürlich, ja, der eine Fehler war gefixt, aber es gab 5 neue, und es war etwas anstrengend, und ich bin abends einfach nur noch nach Hause gekommen und hatte keine Lust auf genaues Zählen und solche Aktionen, weil wir nur gesagt, nein, nichts, was irgendwie sich wie Kontrolle anfühlt, ich muss einfach nur irgendwas Einfaches machen. Und insofern habe ich außer der Maschenprobe immer noch nichts für dieses Projekt getan. Und auch da hoffe ich, dass ich mich in den nächsten Tagen mal dazu durchringen kann, ja, die zu zählen, zu waschen und nochmal zu zählen. So viel zu meinen Work in Progress. Na, zumindest bei dem Work in Progress kann ich ein bisschen mehr vorweisen. Hey. So, hier ist das Ende vom Faden. Ja, und das sieht auf deinem Schoß auch schon recht groß aus. Ja, das liegt aber daran, dass es dicke Wolle ist. Also, worüber reden wir gerade? Über den Pulli für meinen Freund aus Wolle? Oh Gott! Sieht aus wie Schurwolle irgendwie. Dicke Schurwolle. Ja, ich habe das letztes Mal doch auch schon beschrieben. British Sheep Breeds von Rowan. Ja. Genau, in Black Welsh, wenn mich nicht alles täuscht. Und das verstricke ich mit einer 7er Nadel, dementsprechend schnell geht das. Ich bin nur zwischendurch immer darauf angewiesen, da es keine richtige Anleitung gibt, dass er den anprobiert. Und da wir nicht immer am selben Ort sind, ist das manchmal schwierig. Und zwischendurch kann ich mich dann auch zusätzlich nicht aufraffen, weil ich wieder zählen oder zurückstricken oder irgendeinen Blödsinn machen muss und nicht einfach nur gerade ausstricken kann. Naja, dann kann ich mich halt nicht immer aufraffen, ausgerechnet daran zu stricken. Deswegen, verständlich. Ja, deswegen ist es jetzt... Ich habe gerade eben den Three-Needle-Bind-Off an der ersten Schulternaht gemacht. Also hat einen V-Ausschnitt. Jetzt würde die zweite Vorderseite noch kommen. Da würde ich jetzt gleich weiter stricken. Und ja, dann fehlen halt noch die Ärmel und die Armblende. Ausschnittblende. Ma. Das ist also Projekt Nummer 1. Das klingt aber auch schon so relativ weit. Ja, ich hatte auch die Hoffnung eigentlich, dass ich den fertig habe, bis der März anfängt. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das schaffe. Du hast noch 1,5 Tage, also heute noch und morgen. Ja, aber die Ärmel, die sollen von oben eingestrickt werden und ich muss das erst noch hinrechnen und dann wahrscheinlich auch 1, 2 Versuche. Okay, es wird knapp bis übermorgen. Vor allen Dingen, weil ich dann auch möchte, dass er die Armkugel, wenn die erste dran ist, dass er die einmal anprobiert, ob das wirklich gut sitzt. Und ja, das wäre schon hilfreich. Und wir sehen uns erst Mittwochabend wieder. Das ist schwierig. Dann wird es nichts vor März. Das denke ich auch. Das ist aber okay. Aber dann im März halt. Ich mache ja mein Check-in für MMM 2017 erst am Wochenende. Ja, bis dahin hast du noch Chancen. Lalala. Also das ist der eine, und wenn ich dann also gerade mal keine Lust habe, an dem besagten Pulli zu stricken, dann habe ich Ringelsocken angefangen. Mein Freund hat sich irgendwann einfach mal die Tüte mit meinen Sockenwollresten geschnappt. Ich habe halt gesagt, ich habe keine Sockenwolle mehr, das war gelogen, ich habe noch pinkfarben mehr, aber die wollte ich ihm nicht andrehen. Das heißt, die wollte ich ihm nicht andrehen, die möchte ich für meine Socken haben. Und dann hat er gesagt, naja, da kennt er ja nichts, dann will er halt bunte Socken. Und dann hat er sich 2 angefangene Knäule aus meiner Restetüte rausgesucht und damit gibt's jetzt Ringelsocken. Die sind auch schon gut fortgeschritten, weil ich offensichtlich häufiger keinen Bock hatte, am Pulli zu stricken. Also die erste Socke ist fertig und die zweite, die habe ich halt von der Spitze gestrickt, die zweite ist jetzt gerade vor der Ferse. Ja, das ist also ja auch schon zur Hälfte fertig. Zeugt von, du hattest viel Wartezeit oder Mitnahmeprojektbedarf oder mindless irgendwas. Ja, das ist das Ding. Wenn wir zum Beispiel Miami Vice oder so gucken, dann kann ich super Ringelsocken stricken, weil das sind auch seine Standardmaße an Maschenzahlen und so weiter. Während bei dem Pulli, wo ich dann ständig gucken muss, ist er jetzt lang genug oder nicht und wie mache ich die Abnahmen und... Ja, klar. Das ist halt... Es ist kein Mindless-Projekt, das stimmt schon. Nee, in der Tat. Also wahrscheinlich in weiten Teilen schon, aber eben nicht durchgehend. Das ist. Also wenn ich die eine Armkugel dann fertig habe, dann ist es auch wieder einfach, weil dann stricke ich den Arm runter, den Ärmel runter und die zweite Armkugel wird einfach genauso gemacht. Ja. Aber bis dahin dauert es halt noch einen kleinen Moment. Das war's an Strickprojekten, aber es gibt noch drei Spinnprojekte. Hey. Heute hast du definitiv in der Projektzahl gewonnen. Ja, aber mit Spinnprojekten ist das auch einfach, ne? Ja, aber auch mit Strickprojekten, glaube ich, bist du... Also insgesamt habe ich drei Projekte und eine Maschenprobe. Insofern, ich glaube, du hast mehr. Nee, du hast ein WIP-Strickprojekt, ich zwei. Ja, gut. Das ist jetzt auch nicht wirklich die Welt. Aber doppelt so viel. Ja, dafür hast du doppelt so viele fertige Projekte wie ich und meins zählt noch nicht mal richtig. Na gut, na gut. Ich sag nichts mehr. Also, Spinnprojekte. Gott, oh Gott, oh Gott. Gute Schaflamm. Ich habe ja diese riesige Tüte mit dem Gute Schaflamm-Vlies. Nein, es ist schon mal kadiert. Das irgendwann eine Decke werden soll. Und das sind 1300 Gramm. Und ich habe jetzt die erste Spule voll gemacht gehabt, weil das war ja diese Kette mit, ich muss die Spule mit dem Gute Schaf Lamm leer machen, damit ich dann Coburger Fuchs Faserprobe spinnen kann. Das hat funktioniert. Ja, super. Ich habe also den ersten Bobbel, die erste Spule von dem Gute Schaf Lamm voll. Das sind 130 Gramm, also 10%. Ja. Das heißt, ich brauche noch 9 davon. Aber ich habe die nächste auch schon angefangen. Also da, wenn ich mich da immer mal wieder ransetze, das geht schon. Da ist halt nur noch ein bisschen, da sind so kleine Pflanzenteile und so drin, die ich lieber rauspieke, raussammle, rauspüke, raus, naja. Ja, also was auch immer. Jedenfalls raussuche. Deswegen dauert das immer ein bisschen länger. Und ich muss mich halt konzentrieren, weil ich das dick spinnen möchte. Das fällt mir. Stimmt, das war nicht so deine Stärke, hast du gesagt. Ich glaube, das geht allen Spinnern so. Oh, keine Ahnung, ich bin da ja so Null-Experte. Also es gibt wenige Leute, die wirklich entspannt dick spinnen können, glaube ich. Dann habe ich eigentlich vorgehabt, an dem Jura weiterzuspinnen, jetzt am Wochenende hier in Hamburg. Also auch wieder Rohwolle. Habe dann aber spontan doch lieber den Regenbogenkammzug genommen. Da bin ich auch ein gutes Stück weitergekommen. Da sind, glaube ich, noch... Naja, kommt jetzt drauf an, wie man die Farben zählt. Also da ist noch ein Stück, aber ich habe schon ein bisschen was gesponnen. Lassen wir das einfach mal so stehen. Ich war zufrieden damit. Ja, das ist doch die Hauptsache. Und dann habe ich tatsächlich, das war gar nicht so richtig eingeplant, an dem BFL-Bambuskammzug auf der Spindel weitergesponnen, den ich vom Wollfest in Hamburg 2014 hatte. Und... damit bin ich tatsächlich fast fertig. Den hatte ich mit in Spanien, die Spindel. Mhm. Und habe da ganz entspannt gesponnen. Also das sind jetzt noch so, ich teile mir das immer in Portionen, also irgendwie so ein halber Meter Kammzug oder so, den ich dann auch ein bisschen auflockere, weil der relativ fest ist. Und dann halt so wegspinne. Und da habe ich nur noch zwei Portionen von. Und die zweite habe ich eigentlich auch schon angesponnen. Also das läuft gut. Dann ist noch was zu zwirnen natürlich, aber das mache ich auf dem Rad. Aber da war ich ganz überrascht. Es ist ein Ende in Sicht. Hey. Nach 2,5 Jahren. Ja, das ist doch dann mal eine gute Gelegenheit. Ja, es ist halt ein Reiseprojekt, dadurch, dass das auch auf der Spindel ist. Und das war ein relativ großer Kammzug. Das waren, glaube ich, über 200 Gramm. Und das auf der Spindel, das dauert schon eine Weile. Ja, stimmt. Reist zwar genug, aber wahrscheinlich dann nimmst du auch nicht immer Spinnzeug mit, oder? Ja, das ist es halt. Nee, aber da war ich ganz zufrieden. Da habe ich schon angefangen zu überlegen, was ich denn als nächstes auf die Spindel nehme. Weißt du, noch nicht ganz fertig und schon in Gedanken beim nächsten Projekt. Ja klar, aber ich meine, wir müssen uns doch nur unsere Cues angucken. La la la la la. La la la la la. Genau, ich habe da auch am Wochenende, ich habe da glaube ich in den letzten Tagen auch einiges drauf geschoben. Und ich muss sagen, ich habe dieses neue, die neue Anleitung von Lucy Haig gesehen, die diese wunderschönen keltischen Kabel, wollte ich schon sagen, Zöpfe macht. Die hat ein neues Tuch rausgebracht und es hat 4 verschiedene Farben und es ist ein Dreieckstuch mit einem richtig fetten Zopfrand mit insgesamt 4 Farben da drin. Und es sieht total toll aus und es widerstrebt mir eigentlich, so viele verschiedene Wolle zu kaufen. Ich glaube, man braucht 5 verschiedene, nein, 4 Farben, aber insgesamt 5 Knäuel Sockenwolle und ein Projekt, was irgendwie so, weiß ich nicht, durchdachten Wollkauf erfordert, das überfordert mich immer. Ja. Weil ich selten, also ich kaufe sehr spontan meine Wolle, aber so für so, ich kaufe mal irgendwie 4 bis 5 Knäuel Wolle, die zusammenpassen, das passiert mir selten. Also da muss ich wirklich losgehen und sagen, ich muss für dieses Projekt jetzt Wolle kaufen. Brauchst du wirklich ganze Knäule? Nein, du brauchst auch keine ganzen Knäule. Aber ich müsste mal gucken, ob sich das irgendwie zusammenbasteln lässt aus dem, was ich so da habe. Aber soweit bin ich irgendwie auch noch nicht mit meinen. Also du siehst, ich habe das nur gesehen am Wochenende, weil ich halt unterwegs war, habe ich vom Handy aus gesurft und habe das nur gesehen und gesagt, oh, das muss ich auch machen. Aber ich bin noch nicht so weit, dass ich mich intensiv damit beschäftigt hätte, die benötigten Mengen genau. Also an dem einen stand dran, dass es 2 Knäuel erfordert, aber ich glaube von den 3 anderen jeweils 1 Knäuel, aber nagel mich da nicht drauf fest. Ich müsste das nochmal genauer schauen. Also vielleicht brauchst du ja auch wirklich nur Teilknäuel oder so, oder diese, wie heißen die, Unicorn oder so? Ja, so Mini-Dinger. Ja, ich muss mal, ich glaube schon, dass es ein bisschen mehr war. Na gut. Also es hat schon insgesamt irgendwie, ich glaube, 1300 Meter Sockenwolle. Also das aber klingt, die sind ja auch nur 3 Knäule eigentlich. Ja, aber irgendwie aus 5 Knäulen 3 Knäule verbrauchen irgendwie. Also es wird ein bisschen was übrig bleiben, aber ich schätze, es ist nicht nur so kleine Streifen. Mal gucken. Ich muss mir das nochmal angucken. Vielleicht ist aber auch irgendwas davon, sozusagen diese, weil es der Zopfteil ist wirklich unten sozusagen wie so ein Rand. Der ist zwar relativ breit, aber in der Mitte ist ein großes Stück, was glaube ich glatt rechts oder irgend sowas ist. Also wo man vielleicht auch mit den Farben noch ein bisschen anders spielen kann, wenn man sagt, die will man anders verbrauchen oder so. Aber dazu müsste ich mich ein bisschen näher mit der Anleitung beschäftigen, als einmal auf das Foto zu gucken. Mehr habe ich noch nicht geschafft. Insofern, das kommt dann irgendwie demnächst. Ja, was ist denn so in Katrins Kosmos passiert? In Katrins Kosmos ist tatsächlich im Februar außer Arbeiten nicht so massiv viel passiert. Ja, ich habe ganz, also wenn ich Zeit hatte, habe ich ein paar Pläne gemacht, die irgendwie noch nicht so ganz spruchreif sind. Deswegen würde ich das gerne heute noch nicht so erzählen. Und dazu aber beim nächsten oder übernächsten Mal bestimmt ein bisschen mehr, weil ich dazu auch, glaube ich, dann noch einen Höreraufruf starten möchte, mich noch mit Ideen weiter zu befüttern. Aber erstmal ist das noch nicht so ganz fertig, was ich so sagen möchte. Klingt kryptisch, ist aber ganz harmlos. Genau, dann habe ich Pläne und zwar werde ich am 11. März zum Leipziger Wollfest fahren. Das ist parallel zum Edinburgh-Jahnfest, da sind vielleicht auch einige von euch, aber ich habe schon in der Yeti-Gruppe gesehen, also Podcasting auf Deutsch, da haben wir in der Yeti-Unterwegs-Gruppe schon auch ein bisschen Leute gefunden, die da auch sind. Diesel will, Ziska will dort einen Tisch auch blocken mit Wimpel und allem, sodass wir da ein Yeti-Treffen machen können und ja, ein, zwei andere Leute, die ich kenne, werden auch dort sein, also insofern, ja, ich habe Nico auch schon versprochen, vielleicht auch mal ihren Stand zu hüten, Nico Lohr. Nico ist auch da. Nico ist da und hat da irgendwie wohl auch einen Stand. Und ich habe gesagt, also ich guck mal, ich kann zwar nicht so viel zu ihren Anleitungen sagen, aber ich kann zumindest eine halbe Stunde drauf aufpassen, dass sie auch mal irgendwie was essen oder irgendwie mal wohin gehen kann oder auch sich selber mal umschauen kann. Ja, Meister und muss pipi. Ja, auch jeder muss mal irgendwo hin. Und ja. Insofern habe ich gesagt, ich stelle mich da gerne mal eine halbe Stunde hin. Und wenn irgendjemand detaillierte Fragen hat, muss die Person halt warten, bis die Meisterin zurück ist. Aber im Zweifelsfall Muster verkaufen kann ich auch und ganz grobe Fragen schaffe ich auch noch zu beantworten. Genau, da freue ich mich schon drauf. Da gab es irgendwie super Sparpreise bei der Bahn und ich habe für hin und zurück Hamburg-Leipzig keine 30 Euro gezahlt. Boah. Genau, ich fahre auch morgens um 6:30 los und bin abends um, ich weiß nicht, 8 oder 9 wieder zu Hause. Also das wird ein ziemlicher Trip. Aber ich dachte mir, für den Preis mache ich das mal. Und ja, genau. Auf jeden Fall. Weil spontan nach Edinburgh wäre wohl schwierig geworden, weil da habe ich auf der letzten Midnight gehört, dass wohl die Tickets im Vorverkauf schon ausverkauft sind. Was? Und nicht alle schon Tickets hatten, die aber schon Flüge hatten. Oh. Also da gab es wohl, also ich weiß auch, also ich habe das nur so mit so einem halben Ohr gehört und dachte, oh, wie schön, dass ich nicht nach Edinburgh spontan fliegen wollte. Weil das wäre mir dann garantiert auch passiert und in Leipzig, glaube ich, ist, also Ticket für Leipzig gab es noch gar nicht, aber da muss ich mich jetzt auch mal drum kümmern, aber ich glaube, Leipzig wird so schnell nicht ausverkauft sein. Ja, wahrscheinlich nicht. Und insofern, da freue ich mich jetzt auch drauf und ja, vielleicht finde ich da ja dann die Wolle für das neue Tuch, was ich stricken will, das ist ja eine ganz gute Gelegenheit. Genau, und dann das Spannende, was tatsächlich im Februar passiert ist, war letztes Wochenende, also letzte Woche, da war ich nämlich in der Elbphilharmonie im großen Saal. Ich habe es geschafft, ich war drin, es war sehr beeindruckend. Mein Mann hatte mir letztes Jahr zum Geburtstag Tickets gekauft, die hat er irgendwie im Juli schon gekauft, Juli, August irgendwie. Und da war ja noch gar nicht klar, ob es auf ist. Genau, genau, da war nicht so, da hat das keiner ernst genommen und er hat tatsächlich Tickets gekauft. Einmal für den großen, einmal für den kleinen Saal. Den kleinen Saal schauen wir uns nächste Woche an. Oder vielmehr, da gehen wir rein und hören uns was an. Frag mich bitte nicht was, ich weiß es nicht auswendig. Und ja, das letzte Woche war sehr beeindruckend. Mein Mann konnte dann leider nicht mitkommen, weil es eine Terminkollision gab und er war stattdessen mit seinem Patenkind, das uns besucht hat übers Wochenende, Fußball gucken im Stadion. Auch schön. Ja, auch schön, also sehr klischee-mäßig. Der Mann geht ins Stadion, die Frau ins Konzert, aber es ging nicht anders. Sein Patenkind macht dieses Frühjahr Abi und ja, das war so der letzte Termin vor den Klausuren, der ging und sie haben seit 2 Jahren versucht, irgendwie mal einen Termin zu finden, wo uns eben das Patenkind besuchen kann. Und ja, das war das einzige Wochenende, was ging. Und so war ich dann mit einer Freundin dort und wir hatten einen sehr schönen Abend. Es gab, das nannte sich Late Night und war eine Mischung. Der erste Teil war Klassik mit richtig großer Philharmonie. Und also die hatten das Orchester echt groß besetzt. Es gab 9 Kontrabässe und 5 Pauken. Die anderen Instrumentgruppen habe ich nicht durchgezählt, aber es war wirklich groß. Das habe ich ja noch nie gesehen. Ja, es war wirklich groß besetzt. Und im zweiten Teil gab es eine Popband, die nannten sich Tonbandgerät. Ich hatte noch nie von denen gehört. Die müssen irgendwelche Newcomer-Preise gewonnen haben. Aber also das war ganz netter Pop, aber sagte mir bis dahin nichts. Nur gab es dazwischen eine Dreiviertelstunde Umbaupause. Was? Naja, bis du so ein Orchester von, ich weiß nicht, um die 100 Leuten abgebaut hast mit Stühlen, Notenständern und allem Schnickschnack und die Band mit Schlagzeug und Verkabelung und Verstärkern und allem auf die Bühne gestellt hast. Und dann muss dazwischen ja auch noch irgendwie an diesem Saal irgendwas verändert werden, damit du statt reiner Akustikbeschallung durch so ein Orchester dann auch mit den elektrisch verstärkten Instrumenten klarkommst. Da werden irgendwelche Rollos runtergefahren, irgendwelche Vorhänge, damit die Akustik dann anders ist. Sonst geht das nicht. Aber dann überlege ich mir ja eher, ob ich das Programm so zusammenschneide. Ja, aber also die Mischung war ganz cool. Also die Idee dahinter ist halt, dass du damit Leute auch eben anziehst, die das eine oder das andere nicht so toll finden und damit auch was Neues entdecken kannst. Wobei ich jetzt sagen muss, die Popband war relativ entspannt zu hören. Das Klassikkonzert war, das hatte schon Wumms, das war Le Sacre du Printemps von Stravinsky. Und das ist schon jetzt nicht so Weichspülermusik, Weichspülerklassik. Und warum da 5 Pauken drin waren, oder? Ja, 5 Pauken und 9 Kontrabässe, genau. Und das erste Stück, was sie gespielt haben, da weiß ich weder den Namen noch den Komponisten. Es war aber die musikalische Darstellung des Tatra-Gebirges. Oh Gott. Und ja, es war wuchtig. Mhm. Auch da waren 9 Kontrabässe, nicht zu wenig. Also das war wirklich, ja, zwischendurch schon auch laut. Und also ich fand es sehr beeindruckend, ob das jetzt der perfekte Klang ist, keine Ahnung. Aber ich fand, es war ein tolles Erlebnis, es war schön, die Pause war ein bisschen lang, aber so war toll. Und also was ich besonders reizvoll fand, ist, dass man ja so ein bisschen im Kreis sitzt und man das übrige Publikum einfach sieht, anders als in so einem klassischen Konzertsaal, wo man so in Reihen sitzt und alle gucken nach vorne. Und wir hatten tatsächlich auch Plätze, 4. Reihe direkt hinter dem Orchester. Also vor uns saßen noch 3 Reihen von Leuten und dann kamen die Pauken. Und wir haben halt den Dirigenten von vorne gesehen und also das war schon echt ein Erlebnis irgendwie. Also mir hat das großen Spaß gemacht und ich hoffe, dass der Run auf die Tickets sich so ein bisschen entspannt, weil da ist ja nicht an Tickets zu kommen, um einfach das nochmal zu machen. Also das ist schon echt heftig. Und es gab irgendwie jetzt für August nochmal eine Charge Tickets, die waren innerhalb von wenigen Stunden ausverkauft. Eine Freundin von mir hat eins ergattert, die hat aber dazu 3,5 Stunden an so einem Ticketcenter gestanden. Und ich hatte erst abends dran gedacht, dass das der Tag war. Da war es natürlich zu spät und hatte dann noch gesehen, dass irgendwie die Leute sich alle beschwert haben, so nach dem Motto, man kriegte dann irgendwie offensichtlich, wenn man in diesen Online-Shop ging, so eine Wartenummer. Du bist jetzt auf Platz 20.000 irgendwas für einen Saal, der 2.000 Leute fasst. Mhm. Ist irgendwie dann wahrscheinlich auch eher frustrierend und noch an dem Vormittag sind die ersten dieser Tickets auf eBay aufgetaucht für den dreifachen Preis und das ist dann was ich persönlich sehr frustig finde und ja. Insofern bin ich sehr gespannt, wie das bei der neuen Saison wird, wenn dann vielleicht mehr Tickets auf einmal in den Verkauf kommen. Ich lasse mich überraschen und ich freue mich jetzt schon, weil mit dem Chor werden wir in der Elbphilharmonie singen im kleinen Saal im November und da sehe ich nur die Schwierigkeit, dass man irgendwie eine Chance hat, Angehörige in das Konzert zu bringen, weil wenn die Tickets nur im normalen Verkauf sind, glaube ich, singt der Chor vor komplett fremdem Publikum, was irgendwie auch ein bisschen schade wäre. Aber was ja aber für euch auch mal eine schöne Erfahrung ist. Ja, also hatten wir auch, aber dann haben wir halt gar kein Konzert mehr vor Leuten, die uns kennen. Ja. Oder die müssen alle nach Lübeck und Kiel reisen, wo wir auch noch Konzerte singen. Ja. Also das wird dann wahrscheinlich die Konsequenz daraus sein, ich weiß es nicht. Aber ich bin sehr gespannt und auch da freue ich mich schon drauf, das wird Ende November sein, weit, weit im Voraus. Genau, das waren so die spannenden Momente bei mir. Ja, da du über Planung redest, da kann ich auch mal über Planung reden. Dann ist nämlich ein bisschen mehr in meiner Welt los. Ich werde Ende des Monats wieder zum Spinntreff in Delmenhorst reisen. Also das ist der Spinntreff Nord aus der Spinnerleitsgruppe? Ich glaube, ja. Da freue ich mich schon drauf. Das mache ich ja 2x im Jahr mit. Also wenn es denn sich irgendwie einrichten lässt und das ist wieder soweit. Und dann habe ich, du hattest glaube ich auch eben schon gesagt, einen Aufruf an die Hörerinnen und Hörer, den du das nächste Mal starten wirst. Ja. Sowas in der Art werde ich glaube ich auch machen müssen. Ich war Wolle kaufen heute. Das ist an sich jetzt erstmal noch nichts Verwerfliches. Und noch kein Grund für einen Höreraufruf. Ich denke auch. Aber ich habe Wolle gekauft bei der Hamburger Wollfabrik als Ersatz für meine Still Light Tunic Nummer 3. Die Himbeerfarbene. Ich habe in Frankreich eine Waschmaschine. Die hat auch einen Wollwaschgang. Der ist aber nicht so ganz taghaft. Also so über die Zeit ist die Himbeerfarbene Still Light Tunic irgendwie ein bisschen kürzer geworden. Ich muss dazu sagen, das war ja eh schon die kürzeste von den dreien, weil ich dann auch irgendwann keinen Bock mehr hatte. Immer nur glatt rechts in der Runde. Das kann auch irgendwann eintönig werden. Deswegen mache ich das so selten? Ja. Aber ja, ich habe nochmal Wolle für eine vierte. Die ist also relativ kurz geworden und ich überlege halt, was ich damit tun kann. Also ich werde mir auf jeden Fall eine neue stricken. Ich mag die alte jetzt aber nicht einfach so wegwerfen. Das ist halt auch ein Kaschmir-Seiden-Gemisch und das ist schön und weich. Natürlich ist sie getragen, aber ich tue mich schwer damit, sie einfach wegzuwerfen. Also, wenn jemand von euch vielleicht Verwendung dafür hat, sie ist, wie haben wir die Größe vorhin beschrieben? Also es geht mir nicht darum, irgendwas dafür zu bekommen oder so. Es geht mir einfach nur darum, dass sie vielleicht gewertschätzt wird? Ja, noch ein gutes Zuhause bekommt. Also ich bin relativ schlank und groß und das ist das Problem. Also es ist wahrscheinlich ist es jetzt eher so eine XS bis X, bis S geworden. Einfach vom Umfang und dadurch, dass ich so groß bin, geht sie mir halt nur noch bis gerade so über den Hintern und das ist einfach nicht mehr ausgehtauglich. Nicht für ein Kleid. Wenn aber jemand von euch klein, schlank ist oder jemanden kennt, immer in der Familie hat oder wie auch immer und Interesse hätte an einer himbeerfarbenen Still Light Tunic aus Kaschmirseide, dann meldet euch doch einfach gern. Ja, schade, aber ja. Wahrscheinlich die bessere Option. Ja. Oder du musst es noch ein bisschen einlaufen lassen, die Ärmel abschneiden und als ärmelloses Shirt anziehen. Leibchen? Noch eins? Noch ein Leibchen, ja. Nee, dadurch, dass die ja auch diese Taschen hat, nee, stimmt, funktioniert das einfach nicht so gut. Stimmt, das macht dich nicht so gut. Ich habe auch schweren Herzens mich wirklich nur entscheiden können, dass ich die so einfach nicht mehr tragen kann. Es ist traurig, aber wahr. Ja, und sie ist echt schön und sie steht dir sehr gut. Also es sollte auch jemand sein, der mit der Farbe Himbeer was anfangen kann. Weil sonst wäre es blöd. Ja, ne, ja, klar. Genau, also nur die richtige Größe reicht ja nicht. Ja. Die Farbe ist schon kräftig. Das stimmt. Ja, aber sie ist toll. Ja, also in meiner Farbe wäre es halt so gar nicht, aber sie ist toll und sie stand hier so super. Also sehr, sehr schade. Ich trauere ihr hinterher. Zu Recht. Tja, aber das war's auch schon so in meiner Welt. Hm. Dann können wir vielleicht noch ankündigen, dass wir die nächste oder übernächste Folge wahrscheinlich schon wieder irgendwie auf dem Sofa aufnehmen. Dann aber auf deinem. Das stimmt. Genau, weil ich plane Ende März, also nicht das Wochenende, wo Julia hier ist, das wäre ja albern, das Wochenende danach werde ich Julia in Toulouse besuchen und da werden wir mit Sicherheit auch eine Folge aufnehmen. Ob wir zwischendurch noch eine Folge schaffen, wissen wir noch nicht so genau. Ich bin das eine Woche im Wochenende in Bremen. Ja, also ein Wochenende sind wir noch in Bordeaux unterwegs. Ja, also ich bin in Leipzig, also ich sehe es eher unwahrscheinlich. Also wahrscheinlich wird die nächste Folge aus Toulouse kommen. Das passt auch zu unserem Rhythmus. Genau, zum Monatsende mal wieder. Ja. Also wir schauen mal. Genau, aber sonst gibt es tatsächlich gerade noch nicht so viel zu erzählen. Nee, wir haben ja auch gesagt, wir halten diese Folge einfach mal kurz. Genau, und insofern wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Mal sehen, wann wir es schaffen, das Ganze online zu stellen. Ja. Und ihr hast du das alles parat? Ich weiß es natürlich wieder ihr nicht auswendig. Ihr findet uns auf Reverie als Käthe, mit oder ohne HH? Nee, nur Käthe. Nur Käthe, K-A-E-T-E und Julia 401. Siehst du, klappt hervorragend. Klappt hervorragend. Wir haben einen Thread zu den Wollgesprächen in der Podcasting auf Deutsch-Gruppe auf Reverie. Und die Shownotes findet ihr unter wollgespräche.wordpress.com. Außerdem hat Katrin noch ein weiteres Blog unter noch ein Projekt.wordpress.com. Genau, da steht aber nichts Neues drauf. Das macht ja nichts. Das muss ich auch nochmal bei Gelegenheit pflegen, genau. Ja, hurtig. Ja, nicht mehr heute. Ich habe noch einen Instagram-Account unter frau.neumann, glaube ich. Ja, ich glaube, das sagst du sonst immer. Das kommt mir bekannt vor. Ja, ich habe gerade überlegt, ob mit oder ohne HH. Aber nein, ich glaube einfach nur @frau.neumann. Und haben wir noch was? Nö, ich glaube, das reicht. Ja, das wer uns erreichen will, wird uns erreichen. Ja, klar. Glaube ich. Und ansonsten wünschen wir euch einen schönen März. Ja, au revoir. Und sagen bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Au revoir und tschüss.